Erster Salomo herrschte über alle Königreiche vom Euphrat bis zum Land der Philister und zur Grenze Ägyptens, während diese Völker ihm Geschenke brachten und ihm dienten. Zweiter, der tägliche Bedarf an Lebensmitteln für Salomos Hof war sehr groß und umfasste viele Tonnen feines und gewöhnliches Mehl. Dritter, zusätzlich wurden jeden Tag 30 Rinder und 100 Schafe verbraucht, wozu noch verschiedene Arten von Wildfleisch und gemästetes Geflügel kamen. Vierter, er regierte über das gesamte Gebiet westlich des Euphrat und hatte Frieden mit allen Nachbarvölkern, so dass es keine Kriege gab. Fünfter, während der gesamten Regierungszeit Salomos lebten die Menschen in Juda und Israel sicher und zufrieden in ihren eigenen Häusern. Sechster, Salomo besaß 40.000 Ställe für seine Wagenpferde sowie 12.000 Reitpferde, um seine Macht zu sichern. Siebter, die verantwortlichen Beamten versorgten den König und seine Gäste abwechselnd jeden Monat, damit es am königlichen Tisch an nichts fehlte. Achter, sie brachten auch die Gerste und das Stroh für die verschiedenen Pferde genau an den Ort, an dem der König sich gerade aufhielt. Neunter, Gott schenkte Salomo eine außergewöhnliche Weisheit und einen tiefen Verstand, der so unendlich wie der Sand am Meer war. Zehnter, Salomos Weisheit war viel größer als das Wissen der Menschen im Osten oder die berühmte Gelehrsamkeit der Ägypter. Elfter, er war klüger als alle anderen Männer seiner Zeit, weshalb sein Ruf sich schnell unter allen Völkern in der Umgebung verbreitete. Zwölfter, er verfasste 3000 kluge Sprüche und komponierte insgesamt über 1000 Lieder, die von seiner großen Einsicht zeugten. Dreizehnter, er sprach über die gesamte Natur, von den großen Zedern bis zu kleinen Pflanzen, sowie über Tiere, Vögel, Kriechtiere und Fische. Vierzehnter, aus allen Ländern kamen Menschen und gesandte mächtiger Könige nach Jerusalem, weil sie die berühmte Weisheit Salomos selbst hören wollten. 15. Als König Hiram von Tyrus hörte, dass Salomo der Nachfolger seines Vaters David war, schickte er Diener zu ihm, da er David sehr geschätzt hatte. 16. Salomo antwortete Hiram mit einer Botschaft, in der er seine Pläne für die Zukunft erklärte. 17. Er erinnerte Hiram daran, dass sein Vater David wegen der vielen Kriege keinen Tempel für Gott bauen konnte, bis alle Feinde besiegt waren. 18. Nun aber hatte Gott ihm Frieden geschenkt, so dass es keine Gegner oder drohenden Gefahren mehr gab, die ihn aufhalten konnten. 19. Deshalb plante Salomo, einen Tempel für Gott zu bauen, genau wie Gott es seinem Vater David früher versprochen hatte. 20. Er bat Hiram, Zedernholz im Libanon schlagen zu lassen, und bot an, die Arbeiter dafür großzügig zu bezahlen, da die Sidonier die besten Holzfäller waren. 21. Hiram freute sich sehr über diese Nachricht und dankte Gott dafür, dass David einen so weisen Sohn als Herrscher erhalten hatte. 22. Er ließ Salomo wissen, dass er bereit sei, das gewünschte Holz von Zedern und Zypressen in jeder Menge zu liefern. 23. Seine Arbeiter sollten das Holz zum Meer bringen und es als Flöße an den gewünschten Ort transportieren, während Salomo im Gegenzug Nahrung für Hirams Hof liefern sollte. 24. So lieferte Hiram dem König Salomo alles Holz von Zedern und Zypressen, das dieser für sein Bauvorhaben benötigte. 25. Im Gegenzug schickte Salomo jedes Jahr große Mengen an Weizen und feinstem Olivenöl an Hiram, um dessen gesamten Hof zu versorgen. 26. Gott gab Salomo die versprochene Weisheit, und zwischen den beiden Königen herrschte Frieden, den sie durch einen festen Vertrag besiegelten. 27. König Salomo ordnete an, dass 30.000 Männer aus ganz Israel als Arbeiter für den Bau des Tempels eingesetzt wurden. 28. Er schickte sie abwechselnd in Gruppen zum Libanon, so dass sie einen Monat arbeiteten und danach 2 Monate zu Hause bleiben konnten. 29. Zusätzlich beschäftigte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer, die in den Bergen das Material für den Bau vorbereiteten. 30. Über diese Arbeiter setzten die Beamten 3.300 Aufseher ein, die den Fortschritt der Bauarbeiten genau überwachten. 31. Auf Befehl des Königs brachen sie große und wertvolle Steine aus dem Felsen, um ein stabiles Fundament aus Quadersteinen für den Tempel zu legen. 32. Die Bauleute von Salomo und Hiram bearbeiteten die Steine und das Holz gemeinsam, damit alles für den Bau des Tempels bereit war.